Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Herzlich willkommen zur Sunday FX P-Moment. Ja, Sendung die dritte. Hello erstmal. Auf coloradio.org. Ja, ihr empfangt uns auf, jetzt habe ich es gerade vergessen, 99,3 und 98,4. Dankeschön. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Okay, danke Rick. Ja, wir haben uns heute Cutting Edge, aka Alex aus FFM Frankfurt am Main eingeladen von Track Donuts. Moin. Hallo. Hallo Alex. Du warst ja schon mal vor 2 Jahren bei uns in der Sendung. So lange ist es schon her. Ja, es könnte auch schon länger sein. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, und du hast ein neues MP3-Label am Start, Track Donuts. Genau. Und ja, sag mal was dazu. Also, seit wann gibt es dich oder euch und wer steckt dahinter? Das Online-Label, das gibt es jetzt seit Anfang des Jahres offiziell. Wir haben schon vor 2,5 Jahren damit angefangen zu planen und zu bauen und alles und hat sich natürlich wie üblich ein bisschen verzögert, aber jetzt seit Anfang des Jahres sind wir offiziell am Start, trackdonuts.com. Wir bieten halt Drum Bass an, wir bieten andere elektronische Styles an, also so ein bisschen Downbeat, Elektronika und jetzt auch Dubstep und werden das sukzessive immer weiter ausbauen. Wir achten darauf, dass es eine sehr hochwertige Sache ist, also du hast absolut hochcodierte MP3s ohne DRM, also ohne Kopierschutz. Und ja, wir haben natürlich versucht, mit der Website auch so ein bisschen neue Wege zu beschreiten, also Sachen zu machen, die anderen Labels jetzt nicht haben. Wir wollten weg von diesen von Webseiten, wo du nur irgendwie so eine Linkfarm hast, wo du irgendwie einfach trocken auf den Link klickst und was downloadest. Wir haben uns bemüht, das Ganze optisch ein bisschen aufzuwerten. Jeder Track hat halt auch im richtigen Leben, sag ich mal, ein Cover, schön Artwork. Und es gibt halt auch, es gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Charme. Auch ein paar Funktionen auf der Website, die das Ganze so ein bisschen abheben von den üblichen Online-Vertrieben. Oder. Achso, wir sind nicht zu verwechseln mit einem klassischen Online-Shop, sowas wie Beatport, Leap oder so. Das ist nicht unser Ding. Also wir stellen nicht von anderen Labels Musik ein, sondern was wir halt machen, ist wie ein richtiges Record-Label. Wir signen Artists, wir signen gezielt Tracks, exklusiv, die es dann nur bei uns gibt. Und deswegen haben wir auch nicht eine Riesenmasse von Musik, sondern wirklich nur ausgesuchte, ausgewählte Stücke. Okay. Von denen wir überzeugt sind. Nennen wir mal bitte ein paar Künstler, so, die bei euch auf dem Label sind. Also zuerst mal natürlich aus unserer Familie, sag ich mal, Mike Romeo, was auch mein Host-MC ist. Kennt man ja vielleicht in Dresden mittlerweile auch. Ja, den kennt man, ja. Dann sein Producer im Endeffekt, Beat Connection. Dann eigene Projekte von mir, die ich mit dem Frankfurter Producer Chopper, aka Einzelkind, zusammen mache. Das nennt sich Man vs. Grizzly. Dann haben wir eben Chopper Solo, Miguel Ayala, noch ein paar Typen aus Berlin, jemand aus Wien. Die meisten Namen sind euch mit Sicherheit kein Begriff, aber das sind Up-and-Coming-Artists. Also wir versuchen natürlich auch nach neuen Leuten, die frischen Wind reinbringen und versuchen die dann aufzubauen. Cool. Und wie schaut denn das aus? Seid ihr, oder sind die Tracks auf trackdonuts.com for free zum Download oder zum Anhören oder ist das verbunden mit Bezahlung? Das ist verbunden mit Bezahlung. Wir haben Free Tracks und wir werden auch immer wieder regelmäßig Free Tracks anbieten. Aber normalerweise haben die einen Preis von 1,99 € und als über diesen Preis sollten die dann auch weggehen. Ja, nee, 1,99 € sollte gehen. Also man lädt sich den runter und kann ihn dann praktisch für immer behalten. Ist jetzt nicht, dass es Einschränkungen gibt? Nein, bei uns gibt es keine Einschränkungen. Okay. Du kannst damit machen, was du willst. Schön. Und die nächsten Projekte, was steht eigentlich in naher Zukunft an? Jetzt so Ende Mai, Anfang Juni, was ist für euch geplant als Releases? Was kannst du empfehlen? Habt ihr was in den Startlöchern? Haben wir auf jeden Fall. Also ich habe gerade so viel Material da, dass ich noch gar nicht sicher bin, was in welcher Reihenfolge als nächstes alles rauskommen wird. Auf der Drum & Bass Seite haben wir diverse Remixe, unter anderem von Pentagon und von Kabuki. Die werden aber sicherlich erst im Spätsommer rauskommen. Noch vorher kommt eine mittlerweile sehr bekannte Nummer von Beat Connection, Don't Boast. Dann gibt es von High Ten aus Bochum einen Track, der auch sehr angesagt ist, gerade so ein bisschen Mad Dubby. Dann, wie gesagt, werden wir den Dubstep-Katalog eröffnen, feierlich eröffnen in der nächsten Zeit. Und zwar haben wir da Material von einer Crew, die heißt Dutty Dubs, die auch gerade schon sehr gut im Geschäft sind in London, also unter anderem mit Scream zusammen Waves machen gerade, sag ich mal. Okay. Diverseste Sachen, also ich habe also für alle unheimlich viel auf dem Schirm, was ich abarbeiten muss. Wir haben auch jetzt noch ein bisschen Klamotten mit dazu genommen, Drake Donalds Apparel, diverseste Designs von allen unseren Künstlern zu kaufen gibt, also von Logos hin bis hin zu eher ausgetrippteren Sachen. Das findet ihr auch alles auf der Seite. Okay, und das wäre dann drakedonalds.com. Ganz genau. Drakedonalds. Ich droppe es. Ich droppe es. Trackdials. Ich droppe es. My freaking gosh. It's Track Donalds. Like. Dials. Track Dials. Buenos. Holy crap. It's Track Donalds. TrackDonalds.com. something for your mind, your body, and your soul. I'm dropping it. Alex, du hast uns auch was mitgebracht. Wir hören schon die ganze Zeit, beziehungsweise werden die Sendung ist ja dir gewidmet und deinen Tracks oder beziehungsweise Tracks von Track Donalds. Und ich frage dich einfach mal, um was handelt es sich denn so dabei, was wir hören? Diverseste Sachen. Also einmal habe ich euch mitgebracht einen Track von Henry aus Köln. On Top heißt der. Dann haben wir hier 5 Stück, also ich weiß nicht, ob er die alle spielt, 5 Stück von Man vs. Grizzly. Das wären einmal Smoke, Belton Skinny, Sunday, Bonus Level und Headphone Sex. Ja, dann, okay. Dann haben wir aus Berlin von RTZ23 zwei, ja, ich sag mal, loungige Downbeat-Tracks, Belle Etage und Zündholz. Des Weiteren von High Ten aus Bochum, wie eben schon gesagt, ein Untitled-Track. Sehr geil. Dann Beat Connection mit Don't Boast. Und Mike Romeo, Change It, ebenfalls schon veröffentlicht. Einige von denen sind jetzt noch nicht veröffentlicht, aber die meisten sind schon auf trackdonalds.com zu haben. Die anderen kommen dann in den nächsten Monaten nach. Okay, wir werden uns auch bemühen, eine Tracklist ins Internet zu stellen. Auf unserer MySpace-Seite. Sandy Eve. Schönen Tag. Ja, bestimmt. MySpace.com/SundayEveShow. Sunday Eve Show, okay. Soweit ich mich erinnern kann, ich muss noch was selber noch mal nachgucken, aber ansonsten ist es irgendwie auf der Webseite von Coloradio zu finden, wie wir zu erreichen sind, wo unsere Webpräsenz ist, beziehungsweise wo man Tracks, Links, Artists, ja, Just for Fun alles finden kann über uns. Wir werden trackdonalds.com verlinken, beziehungsweise auf bang.de. Ich leg's euch nochmal ans Herz, die Seite, wir hatten 3-jähriges. ist Drake Connells vertreten unter Featuring. Dort kommt ihr auch dahin. Und ja, das Tracklisting, damit ihr halt nochmal genau wisst, um welchen Track es sich handelt, falls ihr den unbedingt kaufen möchtet. I'm not afraid to Fresh Shizzle Track to Notes.com. Thank you. freshisattractdonalds.com. Holy crap. It's Trackdonalds. Sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen, Alex. Ihr wart ja, um da nochmal drauf einzugehen, vor 3 Wochen erst in der Stadt. Wie war die Veranstaltung in der Galerie Disco? Na, das war heiß. Also, ihr wart ja auch mit da. Und ja, ich kann mich gut erinnern. Ich habe so viel getrunken, ist schon völlig verblasst. Mikey war natürlich wieder der Letzte, der die Location verlassen hat. Last Man Standing. Ja, okay. Und unbezahlbar. Unbezahlbar wie immer. Gibt es eigentlich schon einen Termin für den Herbst in der Stadt? Weiß ich jetzt gar nicht, nee. Gibt's noch keinen. Das entscheidet die Hyvinesco, oder? Ich hoffe. Weil ich denke, weil die Connection steht. Es war doch so, dass ihr schon jedes Jahr mindestens einmal in Dresden stand. Ja, in den letzten Jahren schon, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Und wie gesagt, das ist das Ende unserer Sendung. Cut and Edge sowie ja, das MP3-Label Trackdonalds könnt ihr übers Web empfangen oder erreichen, trackdonalds.com. Danke nochmal, Alex. Danke, Rick. Ja, danke an euch beide. Ja, und danke. Wir hören uns wieder Mitte Juni, glaube ich. Wann so das dann noch sein wird. Das legt sich dann immer in der Musikredaktionsversammlung fest. Das können wir so nicht genau sagen, aber wir tendieren auf den 3. Sonntag im Monat. Genau, das denke ich auch. Und ja, schönen Sonntag noch. Und das war's von uns für diese Woche. Macht's gut. Ciao. Yeah. Hallo, Ali.